Der Schreibtisch ist König. Bürokratie ist etwas, das bei Erwachsenen blankes Entsetzen auslöst. Genau wie Steuern. Die meisten Erwachsenen würden sich lieber einen ganzen Tag lang mit drei Gespenstern und zwei Monstern herumschlagen, als nur eine Stunde mit einem Bürokraten. Das Wort Bürokratie kommt von Büro, was auf Französisch Schreibtisch heißt. Bürokratie heißt also Herrschen mit Hilfe von Schreibtischen. Stell dir eine Person vor, die an einem Schreibtisch mit unzähligen Schubladen sitzt. Sie nimmt ein Dokument aus der ersten Schublade und ein weiteres aus der zweiten, liest beide gründlich durch, schreibt etwas auf einen Zettel und legt ihn in die dritte Schublade. Bei dieser Person handelt es sich eindeutig um einen Bürokraten. Es gibt viele Menschen, die lesen und schreiben können. Aber Bürokraten wissen obendrein, welcher Zettel in welche Schublade gehört. Das ist ihr Spezialwissen, ihre geheime Macht. Sie können Informationen finden und ebenso verschwinden lassen. Auf diese Weise üben sie ihre Macht aus. Bürokratie ist ein bisschen wie Zauberei. Im Märchen gibt es Magier, die mit einem einzigen Zauberspruch ein Dorf aus dem Hut zaubern oder verschwinden lassen. Bürokraten lassen Dörfer entstehen oder verschwinden, indem sie Papiere auf ihrem Schreibtisch hin und her schieben. Ein fieser Bürokrat kann ein Dorf aushungern, wenn er den Zettel mit den Steuerzahlungen seiner Bewohner in die falsche Schublade steckt. Ein netter Bürokrat kann das Dorf retten, indem er den vermissten Zettel wiederfindet oder das Dorf gleich ganz von der Steuerliste des Königs streicht. Ein Strich mit dem Füllfederhalter und hunderte Menschen können aufatmen. Viele Leute glauben, man könne nur mit Waffen herrschen. Es stimmt, Soldaten mit Schwertern und Gewehren sind nützlich, wenn man ein Königreich erobern will. Aber wenn du das Königreich danach regieren willst, brauchst du Bürokraten, die auf ihren Schreibtischen Dokumente hin und her schieben.